Zelle. Es hat nicht lang gedauert, jetzt folgt der nächste Streich gegen diese Republik und für unser deutsches Reich. Nordfront, oho. Du wirst verfolgt für ein Verbrechen, für die Liebe zu deinem Land. Doch der Staat will dich hinter Gitter, denn man hat Angst vor Gott. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare, eine nie vergessene Zeit. Jedes Jahr steht mir der blanke Strecken im Gesicht, krieg ich den aktuellen Verfassungsschutzbericht. Denn sonst kann man dort nicht alles von Abgrund die bösen Staatsfeinden wie zum Beispiel Skinheads. Mensch, jetzt mach doch mal das Radio aus und leg eine CD rein.